Oh hey, kleiner Finn, es ist jetzt Zeit. Nun komm zur Ruhe und mach deine Äuglein zu. Komm und lass dich fallen in den schönsten Traum. Oh, du bist so süß anzuschauen. Ich schenk dir ein Lächeln, ein Kuss auf die Stirn und sing dir ein Lied. Ja, Papa ist da, auch wenn du mich nicht siehst. Meine Liebe ist hier und pass noch dich auf, dass dir nichts passiert. Oh hey, kleiner Finn, nun schlaf jetzt ein. Papa singt nur für dich, du bist nicht allein. Wer wird wohl bei dir sein, wenn du mich vermisst? Oh hey, kleiner Finn, Papa ist da, also schlaf in mein Kind. Oh hey, kleiner Finn, Papa denkt an dich. In diesem Moment bin ich dir so nah. In deinem schönsten Traum bist du der hellste Stern. Oh, du bist so weit von mir entfernt. Ein Teil von mir ist immer bei dir und hört deine Schrei. Ja, Papa ist da und in meinen Arm. Schläfst du wieder ein? Ja, die Liebe kommt an, wie dieses Lied, nur für dich, kleiner Mann. Oh hey, kleiner Finn, nun schlaf jetzt ein. Papa singt nur für dich, du bist nicht allein. Wer wird wohl bei dir sein, wenn du mich vermisst? Oh hey, kleiner Finn, Papa ist da, also schlaf in mein Kind. Oh hey, kleiner Finn, nun schlaf jetzt ein. Papa singt nur für dich, du bist nicht allein. Wer wird wohl bei dir sein, wenn du mich vermisst? Oh hey, kleiner Finn, Papa ist da, also schlaf in mein Kind.